Das also ist Dunaray? Mann, sind hier viele Menschen. Egal, ob sich Stanley Sprott, Lamberts Vater, mit seiner Yacht Hurricane auf einer Vergnügungsfahrt befand, oder ob er wie in diesem Fall in ernsten Geschäften unterwegs war, sein Bodyguard Des war immer dabei. Und die haben alle so eine komische Farbe. Die sind rosa. Sie sind nicht rosa, Des. Sie sind nackt. Das Team, das Stanley Sprott in den Kartenraum des Britischen Museums geschickt hatte, um nach einer Insel mit zwei weiteren vorgelagerten Inseln im Osten zu suchen, hatte auf alten Karten drei Inseln gefunden, die passend schienen. Dunaray war die erste von ihnen. Hallo, hallo, guten Tag, Sir. Herzlich willkommen auf unserer Insel. Mein Name ist James. Ziehen Sie sich doch in Gottes Namen etwas an. Ich fürchte, Sie müssen uns so nehmen, wie wir sind, Sir. Dies ist eine FKK-Kolonie. Denn schließlich hat unser Schöpfer unsere Körper geschaffen, damit wir sie dem Licht und der Sonne aussetzen, Sir. Es wäre also an Ihnen, wenn Sie die Insel betreten wollen, sich ebenfalls zu entkleiden, Sir. Quatsch, kommt gar nicht in Frage. Ich verlange, dass sich jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in einer Reihe aufstellt. Ich suche nach einem vermissten Jungen. Wir werden in jeder Ecke und in jedem Winkel der Insel nachschauen. Also versucht erst gar nicht, etwas zu verbergen. Ein Nudist und etwas verbergen. Ha! Also nein, Sir. Es folgte eine schreckliche Stunde. Die rosafarbenen Leute blieben weiter höflich und freundlich, aber nackt. Sie ließen Mr. Sprott überall hingehen, in ihre Schlafhütten, in den Gemeinschaftsraum, die Turnhalle. Und obwohl Mr. Sprott klar war, dass Lambert es sicher am Telefon erwähnt hätte, wenn er von Tanten gefangen gehalten wurde, die nicht nur verrückt, sondern auch nackt waren, fühlte er sich verpflichtet, jeden Zoll auf der Insel abzusuchen. Aber er fand weder Lambert noch die Tanten. Das Geheimnis der verborgenen Insel. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Eva Ebotson. Zweiter Teil. Nun haben wir so lange gewartet und nichts ist passiert. Wir haben uns getäuscht. Ich kann es einfach nicht glauben. Tante Etta hat eine rosa Samtschleife im Pullover. Die hat sie noch nie getragen. Sogar Tante Coral sah toll aus, mit ihrem Kranz aus getrockneten Blasentang im Haar. Am späten Nachmittag waren das Ufer und die Bucht der verborgenen Insel voll von den unterschiedlichsten Tieren gewesen. Wie bei einer königlichen Hochzeit oder Beerdigung waren sie alle gekommen, um dabei zu sein. Auch Fischotter und Quallen, Seeanemonen und Seesterne, die aus ihren Wasserlöchern lugten. Schwärme von Schellfischen, Flundern, Kabeljaus. Auch ich habe mich für die Ankunft des großen Kraken schön gemacht. Ich habe meine Haare gewaschen. Das hasse ich eigentlich wie die Pest. Meine Mutter findet es immer besonders schön. Vielleicht stimmt das ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe meine Lederschuhe geputzt. Das mache ich sonst nie. Das tut immer das Dienstmädchen bei meinen Großeltern für mich. Die Tiere wachten auch die Nacht über. Einige säumten das Nordufer, andere warteten in der Bucht beim Haus. Die Vögel und Kaninchen, die Mäuse und Maulwürfe hatten sich auf dem Hügel eingefunden und verbrachten dort die Nacht. Und als am nächsten Morgen alles auf der Insel erwachte, da lag in der Bucht eine neue Insel. Die Insel! Die Insel, sie schwimmt! Er ist doch gekommen. Oh, endlich! Endlich ist der große Krake da. Und Herbert begleitet ihn. Seht nur, er schwimmt neben ihm. Didi! Enfant! Pedi! Es tut mir leid, aber wir verstehen Sie nicht. Enfant! Bambini! Versteht ihr, was er meint? Children, kids! Kinder! Kinder? Was meint er mit Kindern? Kinder? Hat er Kinder gesagt? Was ist mit den Kindern? Kinder! Gibt es hier Kinder? Die Tanten schoben Minette und Fabio vor sich. An Lambert, der wieder einmal eingeschlossen in seinem Zimmer saß und erfolglos versuchte, mit seinem Vater zu telefonieren, dachten sie überhaupt nicht. Denn Lambert war kein Kind. Er war ein eingetrockneter Erwachsener. Er taucht wieder unter. Er geht wieder unter Wasser. Für einige Minuten blieb der Krake verschwunden. Aber als er wieder auftauchte, saß jemand auf seinem Rücken. Seht doch, ein kleiner Krake. Ein ganz kleiner Krake. Und er sieht genauso aus wie sein Vater. Die gleichen runden, goldenen Augen, die winzigen Nasenlöcher und das große Maul. Und die Haut. Ich habe mir den großen Kraken immer schwarz vorgestellt. In Wirklichkeit ist er kastanienbraun, rosé und blaugrau. Ist alles in Ordnung, Vater? Alles wird gut, mein Junge. Schau, da sind die Kinder, die mit dir spielen und ein bisschen auf dich aufpassen können. Blitzartig wurde den Tanten klar, dass sie die Kinder zwar gekidnappt hatten, weil sie Hilfe brauchten, aber sich wie ein paar verrückte kriminelle Weiber aufzuführen, war keineswegs angenehm gewesen. Jetzt begriffen sie, dass ein höherer Zweck hinter ihren Taten gestanden hatte. Der Krake brachte sein Kind auf die Insel, damit man sich darum kümmerte, während er durch die Weltmeere schwamm. Und er wünschte, dass es mit Gleichaltrigen zusammen war, nicht nur mit ältlichen Tanten. Wir sind zutiefst geehrt. Wir fühlen uns geehrt, großer Krake. Wir fühlen uns überaus geehrt. Der große Krake blieb einige Tage in der Bucht und erholte sich von seiner langen Reise. Meistens lag er ruhig im Wasser und behielt sein Kind im Auge. Seine bloße Nähe reichte, um alles blühen und gedeihen zu lassen. Und manchmal hatte es den Anschein, dass Fabio und Minette ganz vergessen hatten, dass sie eigentlich weglaufen wollten. Papa! Papa! Wie hast du nur diese wundervolle Insel gefunden? Wie hast du von ihr erfahren? Ach, mein Junge. Ich weiß alles von dieser Welt. Manchmal ist das ein Fluch. Aber manchmal ist es auch ein Segen. Denn wenn ich die verborgene Insel nicht gekannt hätte, hättest du zu Hause bleiben müssen. In der Arktis, bei den Walrossen, Eisbären und Narwalen. Aber es war eine so schöne Reise. Ja, mein Kleiner. Aber du bist eigentlich noch viel zu jung für so einen weiten Weg. Ein Jahr und einen Tag hat er gedauert. Und ich habe so viel zu tun. Ich muss mich um die Welt kümmern. Und deshalb habe ich beschlossen... Was hast du beschlossen, Papa? Du bist doch schon ein großer Krake, nicht wahr? Aber, Papa, das weißt du doch. Ganz sicher bin ich zwar noch nicht, aber... Also, ich habe beschlossen, dass du hier bleiben sollst. Dass ich hier bleiben soll? Ja. Ja, mein Junge. Ich habe wirklich sehr viel zu tun. Ich muss die Fischer daran erinnern, nicht zu viel Fisch zu fangen. Die Leute auf den Bohrinseln kein Öl mehr ins Meer abzulassen und so weiter und so fort. Bei all diesen Aufgaben kann ich nicht gut genug auf dich aufpassen, mein Junge. Ich habe dann einfach nicht genug Zeit für dich. Und es ist auch gefährlich. Aber wo soll ich denn bleiben ohne dich? Hier. Hier auf der Insel. Wenn ich alles erledigt habe, komme ich wieder. Wirst du mir versprechen, tapfer zu sein? Und hier auf mich zu warten? Deshalb hast du die Insel ausgesucht. Die Insel und die Tanten. Nur die Tanten, habe ich mir gedacht, sind nicht die richtige Gesellschaft für dich. Deshalb habe ich mich auch gleich nach den Kindern erkundigt. Und es gibt hier welche. Ja, es gibt welche. Mit jedem Tag, der verstrich, war der große Krake mehr davon überzeugt, den richtigen Platz für seinen Sohn gefunden zu haben. Aber wenn er an den Abschied dachte, wurde ihm doch das Herz schwer. Der Junge wird nicht hier sein. Ein Schwein hält es in diesem Gestank aus. Sie könnten die Schafe zur Tarnung hergebracht haben. Die zweite Insel, auf der Stanley Sprott mit der Hurricane gelandet war, war nicht von Nackten bewohnt. Sie war überhaupt nicht von irgendwelchen Leuten bewohnt, sondern von Schafen. Bei strömendem Regen war das Schiff vor Anker gegangen. Es war der nasseste Regen, durch den die Männer je gefahren waren. Und obwohl der Himmel längst völlig leer geregnet sein musste, hörte es nicht auf zu regnen. Wir werden die Insel in immer enger werdenden Kreisen absuchen. So können wir nichts übersehen. Ach nee. Keine Öffnung im Boden, nichts. Nein, es war kein angenehmer Ort. Ausgewachsene Schafe können ziemlich unfreundlich sein. Und diese Schafe waren die mürrischsten Schafe, die man sich nur denken konnte. Sie standen dicht aneinander gepresst. Das Wasser lief ihnen die Nasen herab. Und sie rochen nach nasser Wolle. Hier gibt's keine Höhlen! Der Boden ist nicht richtig dafür! Halt deinen Mund, Des! Ich will meinen Sohn wiederfinden, verdammt nochmal! Komm, kleiner Krake, hier ist dein Frühstück. Kein Frühstück. Dann lass uns spielen. Fang den Ball. Kein Ball. Wetttauchen vielleicht? Kein Wetttauchen. Der kleine Krake wollte auch nicht mit dem Boot fahren. Als die Kinder aber von ihm fortruderten, stöhnte und zitterte er. Am Ende stiegen Fabio und Minette zu ihm ins Wasser, schwammen immer wieder um ihn herum und erzählten ihm wieder und wieder, dass sein Vater zurückkommen würde, dass sie ihn sehr lieb hätten, dass er der Letzte einer Reihe von großen und mächtigen Kraken sei und tapfer sein müsse. Genau wie sie. Schließlich waren auch sie allein auf der Insel bei den Tanten. Glaubst du, es würde helfen, wenn Myrtle Cello für ihn spielen würde? Wir können das probieren. Aber vielleicht hilft ein Würstchen. Kleiner Krake, guck mal, was ich hier für dich hab. Ein Würstchen. Magst du das? Kein Würstchen. Und Chips? Magst du vielleicht Chips? Keine Chips. Was ist, wenn er dahin sieht und stirbt? Fabio! Die Frauen, die dich gefangen halten, sind das Nudisten! Nu, was sind die? Haben sie was an oder nicht? Wie so oft in diesen Tagen hatte sich Lambert in der Besenkammer versteckt, um zu telefonieren. Aber das war schwierig. Immer wieder riss die Verbindung ab, denn von der Insel aus an einen anderen Ort der Welt zu telefonieren, war wegen des schwankenden Netzes fast unmöglich. Nur ganz selten klappte es. Wahrscheinlich hing das mit dem Wetter, dem Wasser oder sonst irgendwas zusammen. Aber Lambert probierte es wieder und wieder. Und manchmal hatte er Glück. Ja, sie haben was an. Und Schafe, gibt's eine Menge Schafe? Eigentlich nicht. Nur ein paar auf dem Hügel. Daddy, die Verbindung bricht wieder ab. Daddy! Lambert, ich höre dich, Lamb. Daddy! Aber du kommst doch und holst mich. Ja, Lambert, ich komme. Nach diesem Gespräch war Lambert wie ausgewechselt. Bald würde die Hurricane anlegen und sein Vater würde alle zur Hölle jagen. Die grausigen Tanten, die schrecklichen Kinder und die ekelhaften Monster, die noch dazu gar nicht existierten. So, ihr nehmt jetzt ein Bad, Kinder, und dann wird ordentlich gegessen. Nein, bitte nicht. Wir müssen zurück. Wir können den kleinen Kraken doch nicht so lange allein lassen. Wir wollen nur schnell was zu essen und zu trinken holen und dann wollen wir zum Strand zurück. Ach, ihr seht aber schon aus wie Braunbier mit Spucke. Kein richtiges Essen, kaum Schlaf. Jetzt wartet einen Moment. Ich hole euch Kekse. Tante Etta öffnete den Küchenschrank und holte eine große Dose mit köstlichem Gebäck hervor. Eigentlich gab es das im Hause der drei Schwestern nur zu ganz besonderen Anlässen. Aber in gewisser Weise lebten sie ja jetzt alle in einer besonderen Situation. Danke, Tante Etta. Die Kinder nahmen die Dose und liefen wieder ans Wasser zurück. Ich habe gar keinen Hunger. Aber ein kleines Plätzchen? Warum eigentlich nicht? Kekse. Doch. Ich möchte Kekse. Mhm. Mmh. Plätzchen. Der kleine Krake kam näher und beobachtete die Kinder. Du kriegst kein Plätzchen. Die magst du ja nicht. Der kleine Krake sah sehr verletzt aus. Er war es nicht gewohnt, ausgeschlossen zu werden. Plätzchen? Du kannst ja mal eins probieren. Aber du magst sie bestimmt nicht. Fabio suchte ein weißes Plätzchen mit einer großen roten Kirsche für den kleinen Kraken aus und schob es ihm ins Maul. Plätzchen? Plätzchen? Ich liebe Plätzchen. Als der kleine Krake 7 Kekse verschlungen hatte, drehte Fabio sich zu Minette um, die im Sand kauerte. Sie hielt ihre Hände vors Gesicht. Aber er konnte die Tränen sehen, die zwischen ihren Fingern hervortropften. Also wirklich. Nun heul bloß noch. Daddy! Daddy! Da ist Lambert, Mr. Sprott. Tatsächlich. Nimm mich weg von hier, Daddy, schnell! Bitte bring mich auf die Hurricane! Beeil dich bitte! Die Hurricane hatte die 3. Insel gegen Mittag erreicht. Es musste die richtige sein, denn erstens war es die letzte der möglichen und außerdem war sie nur auf den ältesten Karten eingezeichnet. Die modernen Wasserkarten vom Atlantik hatten sie einfach nicht registriert. Das Schiff ankerte vom Haus aus nicht sichtbar im Süden der Insel. Dann bestieg Mr. Sprott mit Des das Beiboot, um an Land zu rudern. Es ist schrecklich hier. Sie geben mir vergiftetes Essen und dann sehe ich so Sachen. Was für Sachen, Lambert? Grässliche, gruselige Sachen. Sachen, die durch die Gegend rutschen. Und welche mit Fischschwänzen. Aber sie sind nicht wirklich da. Chef? Chef? So sehen Sie doch! Mr. Sprott's Bodyguard wusste wohl, dass es ihn den Kopf kosten konnte, einfach loszuschreien, wo sie doch unbemerkt bleiben mussten. Aber er stand im Boot und zeigte mit weit aufgerissenen Augen auf einen aus dem Wasser ragenden Felsen. So sehen Sie doch! Chef, da ist eine Meerjungfrau. Nein, ist sie nicht. Sie ist nicht wirklich da, Des. Das kommt nur vom Essen. Keiner von denen ist da. Sei still, Lambert. Es gibt sie nicht. Es gibt sie nicht. Das kommt nur vom Essen. Von dem verdammten Strandhafermehl, das sie hier benutzen. Sei nicht albern, Lambert. Ich habe keinen Strandhafer gegessen und die Meerjungfrau trotzdem ganz genau gesehen. Inzwischen war Des ins Wasser gesprungen, um nach der Meerjungfrau zu tauchen. Als er wieder auftauchte, hatte er eine silberne Fischschuppe in der Hand und ein langes goldenes Haar. Ein Haar von Queenie. Lambert, nun erzähl mal, was du noch alles gesehen hast auf der Insel. Ich habe nichts gesehen. Es ist ja nichts wirklich. Schon gut, Junge. Dann sag uns, was du nicht gesehen hast. Erzähl es uns aber ganz genau. Als Lambert mit seiner Erzählung von alten Nixen und langen weißen Würmern, die Pfefferminz lutschten, und von Vögeln, die so groß waren wie Elefanten, alle natürlich nicht wirklich da, fertig war, hatte Mr. Sprott einen gierigen und verschlagenen Ausdruck im Gesicht. Möglicherweise war ja alles totaler Quatsch. Aber wenn nicht, was für ein Geld konnte man damit verdienen? Sehr nett von Ihnen, Mr. Sprott, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Schön, dass Sie Lambert abholen kommen. Er wird froh sein, wieder zu Hause zu sein. Ich fürchte, er hat nicht ganz hierher gepasst. Während Mr. Sprott und Des Lambert ein Loch in den Bauch fragten, hatten die Tanten die Hurricane entdeckt und sie hatten sich entschlossen, erst einmal gute Miene zum bösen Spiel zu machen und Mr. Sprott die Friedenspfeife anzubieten. Nicht hierher gepasst? Ich verstehe nicht. Ich habe seine Unterwäsche und seinen Pyjama gewaschen und gebügelt. Ich konnte im Cellokasten leider nicht viel von seiner Kleidung mitnehmen, aber Sie werden alles vorfinden. Bitte nehmen Sie doch Platz, Mr. Sprott. Das Essen wird kalt. Tu's nicht, Daddy. Iss nichts von denen, sonst siehst du auch lauter grässliche Sachen. Sei still, Lambert. Es war eine seltsame Mahlzeit. Die Tanten hatten eine gute Erziehung genossen und obgleich sie Mr. Sprott für genauso unerzogen hielten wie seinen Sohn, waren sie sehr höflich. Sie füllten seinen Teller und reichten ihm Pfeffer und Salz. Bitte. Danke. Mögen Sie Ingwerkekse? Sie sind frisch gebacken. Nun, meine Damen, ich habe Ihnen einen Vorschlag zu machen. Klar. Ich werde nicht jünger und suche nach einem Ort, wo ich meinen Ruhestand verleben kann. Also, verkaufen Sie mir die Insel. Die Insel verkaufen? Die Insel verkaufen? Verkaufen? Ich nehme an, sie gehört Ihnen. Ich nehme an, sie gehört uns. Aber es steht völlig außer Frage, sie zu verkaufen. Außer Frage? Oh nein, das würden wir nie tun. Ich bin bereit, 10.000 Pfund zu bezahlen. 10.000 Pfund? Das ist mehr als großzügig für ein armseliges Stückchen Land. Ich meine für eine einfache, unscheinbare Insel mit einem einzigen Haus darauf. Er würde das Geld in spätestens einem Monat wieder drin haben, wenn er 200 Pfund für einen Hubschrauberausflug auf die Insel der Monster verlangte. Allein die hübsche Meerjungfrau war ein Vermögen wert. Die würde er in ein Aquarium stecken und die Leute würden extra bezahlen müssen, um sie singen zu hören oder zu sehen, wie sie ihr Haar kämmt. Das Ganze würde eine Mischung aus Zoo, Jahrmarkt und Disneyland werden. Also gut, meine Damen. 12.000 Pfund. Aber das ist mein letztes Wort. Ich fürchte, wir werden die Insel auch nicht für 100 Millionen Pfund verkaufen. Wir betrachten sie als eine Art Vermächtnis. Wenn Sie nun so freundlich sein wollen, Lambert mitzunehmen. Das werde ich nicht. Nein, ich werde nicht freundlich sein. Ich glaube, Sie haben da etwas vergessen, meine Damen. Sie haben drei Kinder entführt, gewaltsam verschleppt, meinen Sohn und zwei andere. Die Strafe für Kindesentführung ist lebenslänglich, vielleicht sogar Tod durch den Strang. Soll ich Sie an die Polizei ausliefern? Ich glaube nicht, dass Fabio und Minette der Meinung sind, Sie seien gekidnappt worden. Aber dazu wird sie ja dann die Polizei befragen. Und was Lambert betrifft, er hat in meinen Sachen gekramt. Dabei hat er das Fläschchen mit Chloroform gefunden, aufgeschraubt und die Dämpfe eingeatmet. Davon ist er bewusstlos geworden. Leider war bei Ihnen, Mr. Sprott, niemand zu Hause, der sich hätte um den Jungen kümmern können. Deshalb habe ich ihn mitgenommen, deshalb musste ich ihn mitnehmen. Nennen Sie das eine Entführung? Ich glaube, die Polizei jedenfalls wird das anders sehen als Sie. Schön. Es sieht also so aus, als hätte ich da etwas missverstanden. Tut mir leid. Lambert, komm. Ich nehme dich mit nach Hause. Auf Wiedersehen, meine Damen. Ich bin eine schlechte Mutter. Und ich habe es nicht anders verdient. Was ist denn los? Was ist passiert? Queenie ist durchgebrannt. Sie ist mit diesem Muskelprotz fortgeschwommen, der hier gestern aufgetaucht ist. Was für ein Muskelprotz? Ach, er kam in dem kleinen Boot mit Lamberts Vater. Queenie hat für die beiden gesungen. Wir haben nicht gewusst, dass sie ihn mag. Jetzt ist sie weg. Unsinn, sie mochte ihn nicht. Sie sagte, sein Bizeps wäre albern. Aber die anderen beiden Nixen nahmen keine Notiz von Una, die klarzumachen versuchte, dass Queenie nicht aus freien Stücken mitgegangen war. Ich hab sie verwöhnt. Sie bekam immer die besten Muscheln und die hübschesten Perlen für ihr Haar. Na dann hör jetzt auf damit. Es ist nicht dein Fehler, dass Queenie so flatterhaft geworden ist. Ich bin eine schlechte Mutter. Alles ist mein Fehler. Das müssen wir den Tanten sagen. Oh nein, bitte nicht. Ich glaube doch. Fabio Minette, bitte holt die Schubkarren. Wir müssen hoch zum Haus. Ich will keine Nixe als Stiefmutter. Und vor allem will ich keine Nixe als Stiefmutter, die überhaupt nicht da ist. Lambert, Nixen kann man nicht heiraten. Und außerdem ist deine Mutter noch am Leben. Warum habe ich denn nicht auf meine Mutter gehört? Queenie saß auf der Hurricane in Mr. Sprotts Badezimmer in einer Badewanne, zur Hälfte gefüllt mit parfümiertem Wasser. Die Wasserhähne waren aus Gold, genau wie die Armaturen in der Dusche. Und ringsum auf den Regalen standen Kristallflaschen, gefüllt mit wunderbar duftenden Essenzen. Die werden in der Schule über mich lachen, wenn ich eine Nixe als Stiefmutter habe. Und ich mag keinen Fisch, noch nicht mal einen halben. Queenie war sehr viel hübscher als Mrs. Sprott mit ihrem rot gefärbten Haar, ihren krallenartigen Fingernägeln und ihren gierigen Augen. Mrs. Sprott war eine Art Mistkäfer, nur dass sie anstatt kleine Kügelchen aus weichem Dung zu sammeln, Kleider und Schuhe und Juwelen und Pelze anhäufte, die sie in Mr. Sprotts Haus ablud, bevor sie wieder neue heranschaffte. Keiner will sie heiraten. Wir werden sie in einem Becken ausstellen und ein Vermögen mit ihr verdienen. Aber zuerst muss sie uns sagen, wo die anderen Monster stecken. Ich werde sie alle fangen und dann... Natürlich war Queenie nicht mit dem Muskelprotz mitgeschwommen. Er hatte sie mit einem Netz eingefangen und das kostbare Badezimmer von Mr. Sprott war ihr Gefängnis. Nichts anderes als eine Zelle in einem kalten und schmutzigen Verlies. Nun, meine Liebe, ich habe dir ein paar Fragen zu stellen, und zwar über deine Familie. Du bist nicht allein. Du hast eine Mama und einen Papa. Ich habe keinen Papa. Aber eine Mami und kleine Brüder und Schwestern. Nur eins von jedem. Und meine Großmutter. Und natürlich gibt es andere ungewöhnliche Wesen auf der Insel. Lambert hat mir von einem Wurm erzählt. Er ist weiß, nicht wahr? Mhm. Er ist sehr klug. Und was gibt es auf der Insel noch? Endlich begriff die Nixe, worauf alles hinauslief. Nichts. Ich glaube aber doch, dass es da noch mehr gibt. Vielleicht hilft es dir beim Nachdenken, wenn ich den Stöpsel aus der Badewanne ziehe. Oh, eine Nixe im Trocknen zu lassen, ist das Schrecklichste, was man tun kann. Aber Mr. Sprott hatte bereits den Stöpsel gezogen und das Wasser lief ab. Nun griff er nach dem Föhn. Nein, nein, nein! Erinnerst du dich wieder? Es gibt Hühner und Ziegen. Oh. Nein! Schau, dein wunderschöner Schwanz wird ganz trüb. Er glitzert gar nicht mehr, mein Kind. Als hätte er eine Woche beim Fischhändler rumgelegen. Da sind noch ein paar Seltis. Aber das sind wirklich nur eine Art Seehunde. An denen ist gar nichts Besonderes. Was für eine Art Seehunde? Mr. Sprott nahm jetzt eine Schere in die eine Hand. Mit der anderen griff er nach einer Strähne von Queenies goldenem Haar. Oh. Nein. Nun antworte! Lass mich nicht warten, das kann ich überhaupt nicht ausstehen! Das sind doch nur so Geschichten! Die Leute sagen, sie könnten sich in Menschen verwandeln, wenn man 7 Tränen ins Wasser fallen lässt. Oder sie mit Stahl in Berührung kommen. Aber obwohl Mr. Sprott Queenie weiter mit Föhn und Schere bedrohte, bewahrte Queenie über eines Stillschweigen, über den Sohn des Kraken. Denn sie wusste, das Ende des Kraken würde das Ende des Meeres bedeuten, so wie sie es kannte. Und somit das Ende der Welt. Also gut. Ich komme morgen wieder, meine Kleine. Denk nicht, ich bin fertig mit dir. Das bin ich nicht. Ursula ist weg. Lorene jammert. Sie hätte nicht sagen sollen, dass ihr Fischschwanz stinkt. Er stinkt tatsächlich. Aber sie glaubt, Ursula wäre deshalb gegangen. Nein, nein, deshalb ist sie nicht weg. Niemals. Sie ist viel zu klug, als auf dummes Gerede etwas zu geben. Und wenn sie aus dem gleichen Grund wie Queenie einfach... Nein, nein, sie ist bestimmt nicht durchgebrannt. Ich habe heute die Bucht abgesucht und ein Netz gefunden. Zwischen die Felsen gespannt. Sie ist mit Gewalt verschleppt worden? Ganz genau. Oh, wir müssen alle verstecken. Herbert und die anderen Nixen und den Wurm und den kleinen Kraken. Zum ersten Mal wünschte Tante Etta, sie hätten Fabio und Minette nicht gekidnappt. Denn sie wusste ganz genau, wo der Kleine versteckt werden konnte. Unterhalb der Klippen am Nordufer gab es eine große Höhle, ähnlich einer Grotte. Es war ein wundervoller Platz, klares, tiefes Wasser, umgeben von sanft abfallenden Felsen. Aber den kleinen Kraken in einer Höhle festzuhalten, wo er doch die Freiheit des Meeres gewohnt war, würde nicht einfach sein. Er würde die ganze Zeit Menschen um sich brauchen. Und Menschen waren für den kleinen Kraken Fabio und Minette. Es kommt nicht in Frage, dass ihr in der Nacht mit dem kleinen Kraken in der Grotte allein bleibt. Meine Schwestern und ich werden euch bei der Wache ablösen. Nein, wir machen das. Wir werden decken und jede Menge zu essen mitnehmen. Es ist unsere Aufgabe. Es ist nicht eure Aufgabe, euch einer solchen Gefahr auszusetzen. Das hättet ihr euch früher überlegen sollen. Nichts kann uns davon abhalten, bei dem kleinen Kraken zu bleiben. Überhaupt nichts. Ich glaube, da hinten liegen sie. Zuerst fangen wir uns diese Selki. Und nachher kommen noch die anderen dran. Am meisten bin ich auf den Wurm gespannt. Die müssen sich jetzt alle warm anziehen hier auf der Insel. Was machen wir, wenn uns die Tanten in die Quere kommen? Schießen, das ist ganz klar. Aber in jedem Falle auf die verrückten Weiber. Für die gibt sowieso kein Geld. Ja, nicht auf die Tiere, hörst du? Siehst du die beiden, die ein bisschen abseits liegen? Das sind unsere. Die haben wirklich ulkige Augen. Lambert hat ganz recht. Jedenfalls, was die Augen betrifft. Richtig unheimlich. Wie menschlich die Viecher aussehen. Ja. Vielleicht stimmt das ja mit den Selkis. Los, Des. Wirf das Netz. Des, nun mach schon. Zieh das Netz fest. Ich kann nicht. Der hat einfach zu viel Kraft. Dann nimm dein Messer. Los. Der bringt uns ja um. Pass auf seine Zähne auf. Oh Gott. Ich glaube, ich schaffe. Ich schaff das nicht. Gerade als Des dachte, sein letztes Stündlein habe geschlagen, stieß er mit dem Messer zu. Aber er verletzte den Selki nur ganz leicht an der Schulter. Doch es reichte. Weg, Stahl, meine Haut berührt. Wenn Stahl seine Haut berührt. Wenn Stahl meine Haut berührt, verwandle ich mich in einen Menschen. Herbert war nun kein Selki mehr. Fabio. Du kannst ihm jetzt nicht helfen, Minette. Er wird schon wieder zu Bewusstsein kommen, wenn es an der Zeit ist. Aber wenn er nie wieder aufwacht. Aber er atmet doch. Fabio hat einfach eine Gehirnerschütterung. Nichts weiter. So, jetzt erzähl mal endlich, was passiert ist. Wir haben den kleinen Kraken die Geschichte von Schneewittchen erzählt. Und gerade als wir in der Stelle waren, wo die böse Königin kommt, um Schneewittchen den vergifteten Apfel zu schenken, da stürzt ein Mann in die Grotte. Einfach so. Zuerst hatten die Kinder keine Angst gehabt, nicht bis Des aus dem Wasser geklettert und den kleinen Kraken angestarrt hatte. Er holte eine kleine silberne Pfeife aus seiner Hosentasche und pfiff. Und dann tauchte dieses Scheusal von Sprott auf. Mit seiner Taschenlampe leuchtete er in die Grotte. Ich bin ins Wasser gesprungen und habe versucht, den Kleinen mit mir mitzuziehen. Aber da hatten die beiden Kerle schon ein Netz über uns geworfen. Der kleine Krake meinte zuerst, das sei ein Spiel. Denn Grausamkeit kannte er nicht. Am Anfang dachte ich, sie würden mich bei ihm lassen, sodass ich ihn trösten könnte. Aber sie haben mich aus dem Netz gezerrt und ins Wasser zurückgeworfen. Und den kleinen Kraken haben sie mitgenommen. Diese Saubande! Und dann habe ich Fabio auf dem Felsvorsprung liegen sehen. Er ist gestürzt, Blut kam aus seinem Kopf. Doch als hätte Fabio auf sein Stichwort gewartet, bewegte er sich plötzlich. Und dann war er auch sofort wach und bei vollem Bewusstsein. Haben Sie ihn gekriegt? Ist er weg? Ja. Und die anderen? Sie haben alle. Die Nixen, den Bubri, den Wurm und den kleinen Kraken. Ist das Schiff noch da? Ja, wir wissen nicht warum, aber es liegt noch draußen vor der Bucht. Dann müssen wir an Bord. Wir müssen sie retten. Herbert saß ruhig auf einem Felsvorsprung und sah aufs Meer, das bis vor wenigen Stunden sein Zuhause gewesen war. Jetzt trug er eine Hose, gestreifte Socken und einen Ringelpulli. Er dachte gerade an Myrtle und ihr Cello, als die Kinder kamen. Hallo, Fabio, Minette. Guten Tag. Guten Tag, das ist überhaupt kein guter Tag. Ist Ihnen etwas passiert? Seit wann sagst du Sie zu mir, Minette? Kenne ich Sie denn? Ach so, aber du weißt doch, Minette, ich bin's, der Selki. Herbert? Ja, sicher, ich bin's, Herbert. Wenn der Stahl meine Haut berührt, das hat mich mit seinem Messer leicht verletzt. Aber für diese Geschichte haben wir jetzt keine Zeit, Kinder. Wir müssen etwas unternehmen. Allerdings, wir müssen das alte Ruderboot flott machen, Herbert. Herbert war ein gut aussehender Seehund gewesen. Nun war er ein gut aussehender Mann. Aber was viel wichtiger war, er sah verlässlich aus und stark. Habt ihr die Tanten gefragt? Wir müssen los, Herbert. Uns bleibt keine Wahl. Es ist unsere Aufgabe, uns um den kleinen Kraken zu kümmern. Wir müssen ihm helfen und den anderen auch. Wir müssen es wenigstens versuchen. Herbert straffte sich. Er wusste, wenn der kleine Krake starb, würde das Meer nie mehr dasselbe sein. Und er dachte daran, dass der große Krake den beiden Kindern so sehr vertraut hatte wie sonst niemandem. Es wird sehr gefährlich werden, Fabio, Minette. Ist euch das klar? Und die Pigotti ist ein uralter Kahn. Von jetzt an überstürzten sich die Ereignisse. Die Tanten erschienen und natürlich wollten sie mit. Gemeinsam machten sie sich mit den Kindern und Herbert auf den Weg zur Hurricane. Sie kletterten an Bord. Da gellte auch schon die Alarmanlage und Suchscheinwerfer strichen übers Deck. Innerhalb von 10 Minuten waren die vermeintlichen Befreier ebenso in den dunklen, stickigen Laderaum verfrachtet wie die anderen Gefangenen. Minette fand sich neben dem kleinen Kraken wieder. Er war festgebunden wie sie und lag beängstigend ruhig. Seine Augen waren geschlossen. Mein kleiner Krake, du darfst jetzt nicht aufgeben. Das ist ganz falsch. Du bist tapfer und du bist wichtig. Du musst dich wehren. Der Krake versuchte, den Kopf zu drehen, aber die Taue waren zu straff gebunden. Minette sah den Ausdruck seiner Augen und ihr Herz wurde schwer. Aber sie durfte jetzt nicht zeigen, wie viel Sorgen sie sich um ihn machte. Denk dran, wer du bist. Denk an deinen Vater. Vater? Was würde dein Vater jetzt tun? Los, denk nach. Lächeln. Ja, er lächelt. Er hat ein wunderbares Lächeln. Und was tut er noch? Schwimmen. Schwimmt. Und was tut er beim Schwimmen? Was tut er, wenn er die Weltmeere durchquert? Denk nach. Weiß ich nicht. Doch, du weißt es. Wenn er schwimmt, tut er etwas. Was tut er? Er summt. Ja, er summt ein Lied. Kraken summen. Kraken summen. Ganz genau so ist es. Ja. Und du bist ein Krake, nicht wahr? Du bist ein Krake. Ich bin ein Krake. Ja, er war ein Krake. Und er summte. Stundenlang summte er so. Dann war es Morgen geworden. Morgen, aber nicht hell. Ganz im Gegenteil, immer mehr Wolken zogen auf. Schon peitschte der Wind die Wellen über das Schiffsdeck. Plötzlich wurde das Wasser noch dunkler, als es schon war. Die Möwen flogen kreischend auf. Und eisige Wassermassen brachen die Hurricane in 2 Teile. Hilfe! Hilfe! Ich gehe unter! Warte, ich komme! Es wird alles gut! So, halt dich in meiner Schulter fest. Ja, ja, so geht es. Aber bitte, erwürg mich nicht. Herbert schwamm durch die tosenden Wellen genauso sicher, wie er es als Seehund getan hatte. Und Fabio? Ich habe ihn nicht gesehen. Oh Gott. Der große Krake hatte seinen Sohn gefunden. Gefangen auf einem Schiff. Also hatte er das Schiff gerammt. Mit seinem Kind auf dem Rücken schwamm er jetzt von den Trümmern weg. Die anderen! Helfen! Wem soll ich jetzt noch helfen? Außer dir helfe ich niemandem mehr. Aber sie haben alle sich um mich gekümmert. Alle, die auf der Insel lebten. Die Kinder! Minette! Der große Krake schwamm zurück. Und als er sich aus dem Wasser erhob, waren sie alle auf seinem Rücken versammelt. Die drei Tanten und Minette, alle Tiere, Herbert und Fabio. Sie spürten festen Boden unter den Füßen. Sie waren gerettet. Was ist das für eine Insel? Sie war bis jetzt nicht da. Aber sie kann sich doch nicht bewegen. Sie bewegt sich doch nicht, oder? Lambert, sein Vater und Dess hatten sich mühsam in das kleine Beiboot gerettet und trieben nun schon seit Stunden auf dem Atlantik ziellos vor sich hin. Das glaubt uns kein Mensch. Falls wir jemals wieder nach Hause gelangen sollten. Das glaubt uns einfach kein Mensch. Aber wenn doch, dann musst du dafür sorgen, dass diese Tanten und Minette und Fabio ins Gefängnis geworfen werden. Nach all dem, was sie uns angetan haben. Oh ja, gewiss. Ich werde mein Möglichstes tun, mein Sohn. Darauf kannst du dich verlassen. Das glaubt uns kein Mensch. Ich glaube, der große Krake hat uns etwas zu sagen. Kommt alle heran! Kommt her! Obwohl die Menschen es verdienten, dass ich sie sich selbst überließe, habe ich beschlossen, meine Reise durch die Weltmeere fortzusetzen. Aber sie wird nicht ein Jahr und einen Tag dauern. Nein, ich werde mir 2 Jahre und 2 Tage Zeit nehmen. Oder vielleicht sogar 3 Jahre und 3 Tage, sodass mein Sohn an meiner Seite bleiben kann. Ja! Super! Was für eine frohe Botschaft! So ist es recht. An diesem Abend kam der kleine Krake noch einmal ans Ufer, um den Kindern Lebewohl zu sagen. Es war nur noch ein Plätzchen in der Keksdose übrig. Fabio wollte es dem kleinen Kraken geben. Hier, kleiner Krake. Für dich. Teilen! Die Kinder brachen das Plätzchen in 3 Teile. Und nie hatte ihnen etwas so gut geschmeckt wie die kleinen Krümel, die nach dem Teilen für jeden übrig geblieben waren. Am nächsten Morgen waren der große Krake und sein Sohn verschwunden. Und nur wenige Stunden später hörten sie das seit langem erwartete Geräusch der Hubschrauber. Mr. Sprott war gerettet worden und hatte sofort die Polizei über all das Unvorstellbare unterrichtet. Zwar glaubte man ihm nur etwa ein Drittel seiner abenteuerlichen Geschichten, aber schließlich waren noch immer 2 Kinder verschwunden. Also landeten Hubschrauber auf der Insel. Und aus ihnen quollen scharenweise Polizisten mit Pistolen und Handschellen. Hiermit eröffne ich den Prozess gegen die Schwestern Etta Harper und Coral Harper. Bekennen Sie sich schuldig oder nicht schuldig? Nicht schuldig. Nicht schuldig. Der Gerichtssaal des Londoner Gerichts war sehr dunkel und sehr alt. Tante Etta und Tante Coral hatten hier ihr Urteil zu erwarten. Die Anklage gegen Tante Myrtle hatte man fallen gelassen, denn Mr. Sprott und Lambert waren inzwischen in einer amerikanischen Klinik. Sie waren zu verwirrt, um als Zeugen auszusagen. Mr. Sprott behauptete, Boobries, Lindwürmer und Seejungfrauen gesehen zu haben. Und zwar genau die, von denen sein Sohn Lambert nicht müde wurde zu behaupten, dass sie niemals wirklich existiert hätten. So nahm Tante Myrtle bloß als Zuschauer an der Verhandlung teil und saß hinter der Absperrung. Ebenso wie Minettes Mutter und Fabios Großvater. Ich rufe jetzt Minette Danby und Fabio Mountjoy in den Zeugenstand. Nun, Minette, erzähl uns doch bitte, was passierte, als du mit dieser Person nach Edinburgh gefahren bist. Wir haben uns unterhalten. So. Und worüber habt ihr euch unterhalten? Über Seehunde und darüber, ob es Gespenster gibt. Und dann habe ich sie gefragt, ob es einen 3. Ort gibt. Aha. Könntest du uns sagen, was du damit meinst? Mein ganzes Leben habe ich damit verbracht, zwischen meinen Eltern hin und her zu fahren. Und sie waren böse aufeinander. Und ich war so müde, traurig. Aber Schatz, warum hast du denn nie... Ich habe Tante Etta gefragt, ob es noch einen dritten Ort gibt. Ein Ort, der nicht entweder oder ist. Und sie sagte, so einen gäbe es für jeden. Man müsste nur mutig sein und wirklich dorthin wollen. Na schön, aber was passierte dann? Ich bin eingeschlafen. Und als ich aufwachte, war ich da. An diesem dritten Ort. Ich verstehe. Du wachtest also an einem völlig fremden Ort auf und du hattest natürlich Angst. Furchtbar. Nein, nicht lange. Sie müssen wissen, ich hatte da ein Nachtlicht. In London bei meiner Mutter und in Edinburgh bei meinem Vater hatte ich Angst in der Dunkelheit, wegen der Risse in der Decke. Ich glaubte, da sei ein Tiger. Und meine Eltern sagten immer, das sei kindisch. Tiger im Kinderzimmer. Aber als ich dort aufwachte, war das Erste, was ich sah, dieses Licht. Dieses ruhige Licht. Moment, Moment. Du willst uns doch jetzt nicht erzählen, dass du von diesen schrecklichen Frauen auf so hinterhältige Weise entführt worden bist und gar keine Angst hattest. Ich bin nicht entführt worden. Du bist nicht... Aber Minette, ich wusste doch überhaupt nicht... Du würdest nicht sagen, dass du gegen deinen Willen festgehalten wurdest? Nein. Und Lösegeld hat auch niemand für mich verlangt. Nun, Fabio, wie ist es dir ergangen? Erzähl uns doch mal, wie das war auf dem Weg nach Greymarsh Towers. Tja, ich musste kotzen. Fabio! Ja, ich musste kotzen. Weil du Angst hattest? Ja. Du hattest Angst vor dieser Dame hier. Der Staatsanwalt zeigte auf Tante Coral. Nein, ich hatte Angst davor, zurück in die Schule zu müssen. Es war schrecklich dort. Sie haben meinen Kopf in die Kloschüssel gesteckt und mich getreten und an den Füßen aus dem Fenster im obersten Stock gehängt, weil ich aus Brasilien komme und nicht so bin wie Sie. Aber das ist doch... Na gut, aber du wurdest betäubt und entführt. Nein, ich wurde nicht entführt. Ach ja? Sondern? Man hat mich auserwählt. Ich glaube... Ich glaube, wir müssen noch mal ganz von vorne anfangen. Doch so sehr sich der Staatsanwalt auch anstrengte, die Kinder mit seinen Fragen dazu zu bringen, Etta und Coral in ein schlechtes Licht zu rücken, es wollte ihm einfach nicht gelingen. Halten wir fest, ihr habt die ganze Zeit gearbeitet. Ihr habt von morgens bis abends gearbeitet. Zwei Kinder! Na und? Hätten Sie die Tiere vielleicht nicht versorgt? Die Arbeit musste schließlich gemacht werden. Wieso ist es besser, in der Schule herumzugammeln und irgendwelche mathematischen Probleme zu lösen, die mit dem Leben draußen nichts zu tun haben? Oder alberne Aufsätze über Leute zu schreiben, die längst tot sind? Ich verbiete dir, Fabio, so zu reden. Die Geschworenen zogen sich nach der endlosen Fragerei für 6 Stunden zur Beratung zurück. Während der ganzen Zeit weigerten sich Fabio und Minette, das Gerichtsgebäude zu verlassen. Alles Zureden half nichts. Es war nach Mitternacht, als die Geschworenen zurückkamen und alle wieder in den Gerichtssaal strömten. Also frage ich die Geschworenen, sind sie zu einem Urteil gelangt? Das sind wir, Milord. Und? Erklären Sie die Angeklagten für schuldig oder für nicht schuldig? Nicht schuldig. Nicht schuldig. Jetzt konnten sich Fabio und Minette nicht mehr weigern, mit ihrem Großvater bzw. ihrer Mutter das Gerichtsgebäude zu verlassen, um endlich nach Hause zurückzukehren. Doch sie hatten noch eine Bitte. Sie wollten sich wenigstens von Coral, Etta und Myrtle verabschieden. Auf Wiedersehen, Coral. Auf Wiedersehen, Etta. Auf Wiedersehen, Myrtle. Seht ihr, wir sind freigesprochen, wie ich gesagt habe. Ich kenne mich nämlich ein wenig im Strafrecht aus. Aber das ist noch nicht alles. Nein, ich kenne mich auch ein wenig im Erbrecht aus. Und Paragraf 279b des Erbrechts besagt? Und nach Paragraf 279b des Erbrechts bestimmen wir? Euch zu unseren Erben. Das heißt im Klartext. Wenn wir sterben, gehört die Insel euch? Euch. Unsere Insel. Eure Insel. Passt. Gut auf sie auf. Das werden sie, Myrtle, das werden sie. Minette, mein Kleines, kommst du jetzt bitte? Mein Gott, die paar Jahre Schule werdet ihr wohl auch hinter euch bringen, was? Ich warte, Fabio. Minette. Fabio. Minette. Fabio. Minette. Minette. Fabio. Fabio. Das Geheimnis der verborgenen Insel von Eva Ibbotson. Aus dem Englischen von Sabine Ludwig. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen, Katrin Wenzel. Zweiter Teil. Es sprachen Erzähler Peter Fricke, Minette Nathalie Spinell, Fabio Tom Schilling, Lambert Patrick Hebt, Etta Rosemarie Fendel, Coral Carmen Meyer Anthony, Mörter Elfriede Irral, Der große Krake Ulrich Pleitgen, Kleine Krake Nina Danzeisen, Herbert Gottfried Breitfuß, Mr. Sprott Chaim Königshofen, Des Heinrich Gieskes. Sowie Hans-Peter Bögel, Peter Espelöhr, Brigitte Göbel, Sandrine Giraud, Jo Jung, Ruth Köppler, Kirstin Petri, Walter Renneisen und Berthold Tötzke. Ton und Technik Dietmar Rötzel, Johanna Fegert und Bettina Krohl. Regieassistenz Konstanze Renner. Musik Henrik Albrecht. Regie Christoph Dietrich. Produktion Südwestrundfunk 2002. Dramaturgie Klaus Schmitz.